Würdest du die Begriffe Popkultur und Kulturindustrie synonym verwenden? Oder anders gefragt, ist Popkultur die Kulturindustrie auf der Höhe der Zeit? Also ich glaube zunächst, dass man Kulturindustrie als Begriff, also im emphatischen Sinne des kritischen Begriffs oder des Reflexionsbegriffes, historisch anwenden kann, nämlich dahingehend, dass erstmal festgestellt wird, es gibt in der bürgerlichen Gesellschaft seit dem 19. Jahrhundert die Herausbildung einer spezifischen Sphäre innerhalb der Gesellschaft mit dem Namen Kultur und die weitgehend aber sich ideologisch erschließt. Dazu gehört überhaupt auch die Herausbildung einer, sagen wir, Dialektik der Kultur, die besteht in der Zweiseitigkeit von Hochkultur und Massenkultur. Will sagen, also es hat sich nicht eine Kultur entwickelt und in deren Windschatten ist dann sowas wie eine popularisierte Form oder ein Bereich von kulturellem Schund namens Massenkultur entstanden, sondern es hat immer diese zwei Seiten der kulturellen Entwicklung gegeben. Also Hochkultur und Massenkultur gehören in dem Falle zusammen. Die Kultur des 19. Jahrhunderts kann in dem Sinne meiner Meinung nach auch unter dieser Perspektive der Massenkultur analysiert werden, wie Autoren wie Walter Benjamin das zum Beispiel auch getan haben. Adorno selber hat das auch getan. Die Kulturindustrie in diesem speziellen Sinn gehört dann zur fordistischen Phase des 20. Jahrhunderts. Und die Popkultur, die jetzt gesellschaftstheoretisch im allgemeinen Sinne auch als Kulturindustrie bezeichnen kann, ist im speziellen Sinne dann wiederum doch geprägt durch die postfordistische Phase des Kapitalismus, des Spätkapitalismus. Aber ich würde nichtsdestotrotz dabei bleiben, dass es eine, sagen wir, Entwicklungsstufe der Kulturindustrie darstellt, was gegenwärtig unter Popkultur gefasst wird. Und dazu gehört selbst eben auch das ideologische Motiv, du hattest das ja eben angesprochen, dass die Kulturindustrie in gewisser Weise in Reklame sich auflöst und die einzelnen Kulturwaren nur noch Reklame für sich selber machen. Also das heißt, eine Verschiebung stattfindet von der Kulturindustrie zur Reklameindustrie. Im engeren Sinne könnte man das eben als Verschiebung zur Popkultur bezeichnen. Dein letztes Buch trug die Unterzeile zur kritischen Theorie der Popkultur. Wofür steht dieser Begriff nach deinem Verständnis? Was ist Pop für dich? Ich glaube, dass die Schwierigkeit da genauso ist wie bei anderen Begriffen wie etwa dem der Kultur im Allgemeinen oder vielleicht auch dem der Kritik im Allgemeinen oder Kulturindustrie im Allgemeinen. Also das heißt, es gibt erstmal einen historischen Begriff von Pop, den man kunstgeschichtlich festmachen kann, an der Pop-Art der 60er Jahre, auf der anderen Seite eine Ausdifferenzierung dessen, was heutzutage auch Pop heißt. Also das heißt, der Diskurs Diskurs über Pop beziehungsweise der Pop-Diskurs gehört selber zu einer bestimmten Entwicklung des Pop-Feldes. Deswegen kann man nicht definieren, dass Pop nur bestimmte Bands sind oder nur bestimmte kulturelle Phänomene sind, sondern Pop ist selber eine ideologische Plakette und muss als solche auch, glaube ich, thematisiert werden. Also das heißt, ich könnte jetzt eine Definition geben, was für mich heute 2004 Pop ist. Das wäre aber was anderes, wenn zum Beispiel wir über den Pop der 80er Jahre reden oder über den Pop der 70er Jahre. Also das heißt, für mich wäre schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass etwa in den 70er Jahren die Gegenüberstellung von Pop als eher populärer Mainstream auf der einen Seite und elaborierte Rockmusik auf der anderen Seite eben damals für den Begriff Pop wichtig war, hingegen genau diese Differenzierung als auch eine Differenzierung zwischen scheinbar hochkulturellen Formen von populärer Kultur und eben niederen Formen von populärer Kultur in den 80er Jahren aus bestimmten Gründen verschwunden ist. Also Phänomene wie Punk zum Beispiel gehören selber in ihrer Zeit, Ende der 70er Jahre, nicht zum Pop. Ich würde sie aber heute sozusagen unter so einem historischen Begriff von Popkultur oder auch kritischer Theorie der Popkultur mit zur Popkultur zählen. Also ist in gewisser Weise auch das Reden über Pop, also im Grunde das, was wir hier machen, selbst im Popfeld anzusiedeln? Ja, also auch durchaus in dem Sinne, wie ich das eben auch meinte, dass die Kulturindustrie mittlerweile Reklame für sich selber macht und in der Reklameindustrie aufgeht. Also das heißt, der Popdiskurs ist unabhängig davon, dass er viele kritische Impulse liefert und auch hat und sicherlich auch emanzipatorische Absichten zumindest hatte, ist sicher erstmal auch ein Phänomen einer Gesellschaft, die versucht, durch solche Strategien der Diskursivierung sich selber zu legitimieren. In deinem letzten Buch schreibst du vom Pop-Mythos Pop, an anderer Stelle gar von Pop-Ideologie. Worin liegt für dich der Unterschied zwischen Mythos und Ideologie? Was ist die Funktion des Pop-Mythos? Oh, das ist die schwere Frage. Das hat ja grundsätzlich nochmal damit zu tun, sich Gedanken zu machen, um auf mehr oder weniger die erste oder zweite Frage nochmal zurückzukommen. Warum Adorno, Horkheimer überhaupt diesen Begriff Kulturindustrie einführen? Also was ist ihre Intention, die Kulturindustrie kritisch zu analysieren? Warum macht man sowas? Wir haben eben über den Popdiskurs gesprochen. Für den Popdiskurs, auch wenn er sich selber links verortet oder emanzipatorisch verortet, ist er bezeichnend, dass er entweder, sagen wir, ästhetisch oder geschmäcklerische Absichten hat, also bestimmte Popmusik kritisiert als schlecht oder langweilig oder als etwas, was nicht mehr geht oder schon mal da war oder umgekehrt ganz toll ist und die Jahrhundertplatte ist oder wie auch immer. Oder lediglich scheinbar reformatorische oder reformierende Interessen an der Popkultur hat. Also das heißt, die Popkultur selber als Nische behandelt, die dann durch den Popdiskurs geschützt werden muss vor dem Zugriff Mainstream-Plattenindustrie, der Kulturindustrie, wie auch immer da die verschiedenen Theorien gelagert sind. Adorno und Horkheimer behaupten mit der Kulturindustrie, und wir haben eben darüber gesprochen, ja etwas anderes, nämlich dass, wenn man das mal auf die Popkultur jetzt überträgt, Popkultur insgesamt die Kultur im Kapitalismus bezeichnet und auch eine bestimmte ideologische Struktur des entwickelten Kapitalismus bezeichnet. Diese Ideologie der Popkultur, also sagen wir die Pop-Ideologie, besteht meines Erachtens genau darin, was Adorno, Horkheimer auch über die Kulturindustrie sagen, nämlich man kann sich ja die Frage stellen, wenn die These ist, alle Kultur wird zur Ware, warum ist es überhaupt schlimm, was passiert damit? Nämlich es geht ja darum zu kritisieren, dass durch das zur Ware werden der Kultur die Verhältnisse, so wie sie sind, permanent bestätigt werden. Also das heißt, durch den ästhetischen Schein dieser Waren, den sie ja behalten, wenn auch ideologisch verzerrt, wird in gewisser Weise der Fetischcharakter der Ware, von dem Marx ja allgemein spricht, für alle Dinge, die produziert werden, verdoppelt. Also das heißt, die Kulturwaren haben, wenn man das jetzt mal mit ein bisschen Übertreibung sagen darf, in gewisser Weise einen doppelten Fetischcharakter. Und der scheint mir sehr bezeichnend zu sein für das, was ich in dem Buch da als Pop-Ideologie bezeichnet habe. Musik Was macht den Fetischcharakter zu einem Doppelten? Dass in gewisser Weise nicht nur die diese Produkte, die bestehenden Verhältnisse permanent bestätigen und etwa auch dadurch bestätigen, dass überhaupt über die Verhältnisse nichts gesagt wird oder dass die Verhältnisse dadurch in irgendeiner Weise ausgeblendet werden oder verschleiert werden, sondern, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil der in auch nochmal die Auseinandersetzung oder die Debatte um den Kulturindustriebegriff eingreift, sondern nämlich, weil man sich an der Stelle nochmal fragen kann, warum Adorno, Horkheimer vom Massenbetrug reden. Jetzt geht der Satz grammatikalisch nicht ganz fertig, aber das macht nichts. Also das Kulturindustrie-Kapitel heißt im Untertitel Aufklärung als Massenbetrug. Und die Kulturindustrie-These wird von einigen, sage ich mal, Vertretern des sogenannten Pop-Diskurses abgelehnt, weil gesagt wird, Adorno, Horkheimer hätten eine arrogante Position gegenüber den Massen, indem sie unterstellen würden, beurteilen zu können, warum die Massen um ihr Glück betrogen werden, beziehungsweise überhaupt konstatieren, dass die Massen betrogen werden. Hingegen Adorno und Horkheimer scheinbar für sich die Position reklamieren, nicht betrogen zu werden. Also das heißt, die Kulturindustrie-These wird kritisiert von einer Position, die von sich aus glaubt, die Massen in Schutz zu nehmen und gegen sich selber zu verteidigen. Ich glaube, das genau umgekehrt. Ich glaube, dass vielmehr die Position arrogant ist, wenn man meint, dass das, was dem Konsumenten vorgesetzt wird und was die Konsumenten sicherlich auch selber für sich als Unterhaltung empfinden oder als großes Glück empfinden, wenn das alles gewesen sein soll und die Welt tatsächlich so beschränkt ist, dass Formen von Unterhaltung oder Glücksversprechen in dem aufgehen, was gegenwärtig auf dem kulturellen Markt an Produkten kursiert. Und in der Form, glaube ich, ist Bestandteil der Pop-Ideologie in gewisser Weise nicht nur die bestehenden Verhältnisse dadurch zu affirmieren, dass sie verdeckt werden, dass sie verschleiert werden, sondern dass ganz offensiv Produkte geliefert werden, die unter dem Vorzeichen, emanzipatorisch zu sein oder widerständig zu sein oder rebellisch zu sein, genau die Verhältnisse, die wir haben, bestätigt werden. Also das wäre so eher in die Richtung, in der auch Herbert Marcuse in den 30er Jahren vom affirmativen Charakter der Kultur gesprochen hat. Nur diesmal verschoben. Marcuse meinte das ja für die spezifisch bürgerliche Kultur des 19. Jahrhunderts auch hauptsächlich jetzt verschoben auf ein bestimmtes Feld von vermeintlich dissidenter, in Anführungszeichen linker Popkultur. I'm looking forward to a house, a wife and several children. I won't let any of these pessimists cross my